Deutschlandfunk, Studiozeit. Wir bringen heute Abend das Hörspiel Die Menschenfabrik von Oskar Panizza in der Funkfassung von Christoph Kalkowski. Die dem Hörspiel zugrunde liegende Erzählung erschien 1890 als groteske Zukunftsvision. Heute ist das Stück mitten in der Gegenwart angekommen und diskutiert auf eigene Weise mit, wenn es um die künstliche Erzeugung von Leben geht. Nun also Die Menschenfabrik von Oskar Panizza. Funkrealisation, Christoph Kalkowski, Komposition, Schlampeiziger. Eine Produktion des Studios Elektroautomatisch Berlin für den Deutschlandfunk. Ist, bekommt allmählich eine große Übung in Beurteilung des Standes der Sonne. Sowohl wie der Wegstrecken seiner Reisekarte, dass er genau weiß, wann er von einem Ort aufbrechen muss, um sicher noch vor Eintritt der Dunkelheit das von ihm als Nachtquartier ausersehene Dorf oder Städtchen zu erreichen. Geht es nicht so wie mir vor mehreren Jahren, als ich erst kurz zum Wanderstock gegriffen hatte und mich eines Abends von der Dunkelheit überrascht sah und unfähig eine Landkarte oder den Kompass zu Rate zu ziehen, seit 2 Stunden Mutterseelen allein auf der Landstraße hingetappt war, müde, hungrig. Müde, hungrig. Nachdem ich zur Einsicht gekommen, dass Stehenbleiben zu nichts führe und die Feuchtigkeit des Bodens das Aufschlagen des Nachtquartiers auf freiem Feld verbot, beschloss ich, unter möglichster Schonung meiner Kräfte ruhelos weiterzuwandern. Und wäre es auch die ganze Nacht, da bei der bekannten Bevölkerungsdichtigkeit Deutschlands ich über kurz oder lang auf irgendeine menschliche Niederlassung stoßen müsse. Meine Ausdauer wurde auch mit Erfolg belohnt, insofern, als ich das, was ich suchte, fand. Ein Nachtquartier. Entschlossen, mich anzumelden. Das wird eine schöne Störung verursachen. Eine Türe wurde aufgemacht, ein Schlüsselbund raschelte, im nächsten Moment öffnete sich das schwere, braun angestrichene Einfahrtstor. Und vor mir stand ein kleines schwarzes Männchen. Entschuldigen Sie die Störung so spät in der Nacht. Was ist das wohl für ein Haus? Eine Menschenfabrik. Zur Sache selbst möchte ich bemerken, dass, wenn in einem zusammengesetzten Substantiv das eine Wort zur näheren Erläuterung oder Erklärung des anderen dient, dieses Letztere meist subjektivisch zu nehmen ist, während das Erste am besten durch einen Relativsatz aufgelöst wird. Da ich nun keinen Grund hatte anzunehmen, dass in diesem merkwürdigen Haus andere grammatikalische Regeln herrschen als in den übrigen deutschen Landen, so verstand ich unter Menschenfabrik eine Fabrik, in der Menschen fabriziert werden. Sie meinen das nur bildlich, ja? Sie wollen damit nicht sagen, Sie fabrizieren Menschen? Ja, wir machen Menschen. Fabrizieren Menschen. Was heißt das? Bitte, wollen Sie hier eintreten? Menschen, das kann nicht wörtlich zu nehmen sein. Das ist ein Bild, eine Redeblume. Sie können nicht Menschen machen wollen, wie man Brot macht. In der Tat. Ich akzeptiere Ihren Vergleich, wenn er auch, nun ja, wir machen Menschen, wie man Brot macht. Wir waren in einen mit breiten Steinfliesen belegten Korridor gekommen. In den Fensterecken, die zum Hof hinausführten, standen große hölzerne Spucknäpfe, mit flockigem, weichem Sägemehl aufgefüllt. Man konnte schließen, dass hier bei Tag viele Leute vorbeipassieren. Alles trug den Charakter der rationellen Bewirtschaftung. Die Wände frisch geweißt, die Bemalung einfach, aber sorgfältig. Ich schaute mir den alten Mann an. Sein Alter und seine Gemessenheit schienen jede Neigung zu Fantastik oder dummen Scherzen auszuschließen. Ich kratzte mir im Ohr herum, ob sich dort ein Sieb befände, welches die Worte und ihren Gehalt verstelle. Menschen machen Sie, aber wozu? Ja, zu welchem Zweck? Zugegeben, Sie machen sie, aber wozu Menschen machen, wenn sie kostenlos täglich zu Hunderten geboren werden? Was sind denn Ihre Art von Menschen? Wie kommen Sie überhaupt zu dieser ganz ungeheuerlichen Idee? Wer sind Sie denn überhaupt? Ja, sind Sie ein im Mittelalter stehen gebliebener Fantast und brüten über zauberische Theoremata eines Dr. Faustus, die Neuzeit längst vergessen? Wo bin ich hingeraten? Bin ich denn zu weit ostwärts gekommen in eine orientalische Zauberküche oder bin ich in einem abendländischen Narrenhaus? Ja, reden Sie, wiederholen Sie Ihre Antwort. Was ist das für ein Haus? Zu beantworten. Aber ich mache Sie gleich darauf aufmerksam. Durch Sehen und Beobachten werden Sie auf unserem Rundgang mehr begreifen und kennenlernen, als ich erklären und Sie fragen können. Also nochmals, dies Haus ist eine Fabrik. Und Sie fabrizieren Menschen. Menschen. Der Gedanke ist nicht schlecht. Tun Ihre Menschen denken? Nein, das haben wir abgeschafft. Damit gewinnt Ihre Neuerung außerordentlich für mich an Interesse. Ich habe einen Menschen gekannt, der denken musste, der Contrecoeur, ohne Neigung, ohne Beruf genötigt war zu denken, und zwar Dinge, die nicht er, sondern die sein Kopf wollte. Ja. Also gewissermaßen nicht unter einer äußeren, erzieherlichen Notwendigkeit, sondern aus einem inneren Antrieb, mit dem er sich ebenso identifizieren musste wie mit seinen Gedanken. Sehen Sie an. Er musste quasi seine Gedanken contrecoeur anerkennen. Ich sage Ihnen, eine Komplikation. Kenn ich. Ich weiß. Naja. Wir sind vollständig orientiert über die Bedürfnisse des Jahrhunderts. Wir wissen, wo es unsere Rasse gebricht. Wir haben das Neueste. Wir traten in einen der großen Parterresäle, aus dem uns ein heißer Schwaden entgegenschlug. In den Ecken mehrere mit Ton verschmierte, kapselförmige Öfen mit Gucklöchern. Bevor wir bis zur Mitte des Saales gelangt waren, kam aus dem Nebenzimmer ein Arbeiter im verstaubten Gewand mit einer Laterne in der Hand heraus und ohne über meine Anwesenheit im Mindesten erstaunt zu sein, sagte er: Herr Direktor, soeben haben wir den Chinesen herausgebracht. So, sind die Augenschlitze gut ausgefallen? Etwas glasig. Glasig. Das ist ungünstig. Lassen Sie ihn sich jetzt ausschnaufen. Mit den Augen wollen wir sehen, was zu machen ist. Sie scheinen die ganze Nacht hindurch zu arbeiten. Die Prozedur erlaubt keine Unterbrechung. Ja, und Sie scheinen sich nicht auf das Nachmachen der Leute Ihrer eigenen Nation oder der Völker des Abendlandes zu beschränken. Ja, Sie greifen bis in den Orient hinein. Die sind jetzt sehr beliebt. Beliebt, sagen Sie? Beliebt? Ja, was soll das heißen? Beliebt. Sie können doch damit nicht meinen, dass Ihr Fabrikat bei den Menschen der alten Zunft gut aufgenommen werde. Ja, wollen Sie dem lieben Gott Konkurrenz machen? Ja, und wenn die neue Rasse nach einem bestimmten, reif überdachten Plan gemacht ist, dann besitzt sie vielleicht noch größere Fähigkeiten als wir, wird im Kampf ums Dasein den alten Erdenbewohnern überlegen sein. Ja, und wenn die neue Rasse nicht denkt, wie Sie vorhin erwähnten, dann schafft sie vielleicht nur nach ihrer spezifischen, ihr eingeimpften Anlage, die maschinenmäßig zum Ausdruck kommt. Wie kann sie verantwortlich für ihre Fehler gemacht werden? Was ist denn ihr Ziel? Ein Umsturz der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung? Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Das ist... Nein, die neue Rasse, sind Sie dessen versichert, wird sich nicht in der Welt breit machen und nicht in einen Wettkampf mit ihren Brüdern und Schwestern nobler Abkunft treten. Nein, sie wird ruhig bei Ihnen im Salon sitzen, anspruchslos und bescheiden. Und Sie, die alten Menschen, werden sich in heiterer Anschauung dieser glänzenden, schöpfungsfrischen Wesen begeistert und gehoben fühlen. Deswegen kann ich Ihnen nur raten, sich eine nicht zu kleine Anzahl dieser feinen Geschöpfe zu erwerben. Aha. Erwerben? Wir verkaufen sie. Zu was wäre die Fabrik da? Natürlich, der Prozess ist Geheimnis. Wir nehmen Erde. Erde? Erde, der Schöpfer des ersten Menschenpaares im Paradies. Wir mischen sie, wir manipulieren mit ihr, wir lassen sie verschiedene Wärme- und Hitzegrade durchmachen. Das alles kann ich Ihnen zeigen, aber den eigentlichen Kernpunkt, das Beleben und besonders das Erwachen unserer Menschen, ist Fabrikgeheimnis. Ach nö. Ja, sehen Sie? Bitte. Beobachten Sie einmal diese Formen. In einem anscheinend feuchtwarmen, von der Außenluft abgeschlossenen Baderaum lag ein wunderschönes Mädchen. Anscheinend schlafend, halb bekleidet, an einem künstlichen Rasengrund angelehnt, aber alles ganz weiß, wie aus feuchtem Ton erst hergestellt und augenscheinlich unvollendet. Dann ist sie, was sie ist. Ein Mädchen. Schuhe, die durchbrochenen Strümpfe. Heiter, launisch, eigensinnig, mit allen Fabrikfehlern. Wenn Sie jetzt noch etwas auszusetzen haben, so ist jetzt noch Zeit. Jetzt ist alles noch weich, eindrucksfähig, dehnbar. Sind die Augen einmal fertig? Erscheint die Röte des Herzschlags auf Ihren Wangen? Erwacht sie, dann ist es zu spät. Dann ist sie, was sie ist. Ein Mädchen. Heiter, launisch, kokett, eigensinnig, dick, dünn, schwarz oder brünett, mit allen Fabrikfehlern. Ah. Ja. Kleider bedarf es keinem. Wie? Sie müssen ihr doch ja die Wäsche wechseln lassen. Wir kreieren Wäsche und Kleider im Schöpfungsakt mit. Und zwar ein für alle Mal. Das ist doch wohl das Wahnsinnigste, was ich jemals gehört habe. Sie erschaffen also angezogene Menschen. Gewiss. Ja, und die so erschaffenen Menschen bleiben angezogen ihr ganzes Leben? Natürlich. Ist doch einfacher. Die Kleider bilden einen Teil der Gesamtkonstitution. Da denken Sie doch nur an die Ausdünstung, um von allen anderen Fragen mal ganz abzulehnen. Die haben wir abgeschafft. Die haben wir auf ein Minimum vermindert. Übrigens kann ich auf diesen Punkt nicht näher eingehen, da er an den innersten Kern, sozusagen an das geheime Lebensprinzip unserer Menschen rührt. Wenn ich es recht überlege, die Prinzipien bei ihrer Menschenerzeugung sind nicht so übel. Sie statten jeden ihrer Menschen beim Schöpfungsakt mit einer bestimmten Anzahl körperlicher und geistiger Güter aus und die lassen sie ihnen auch unveränderlich. Unveränderlich, natürlich. Ah. Natürlich bei den heutigen schwankenden Zeitverhältnissen, bei der Unzuverlässigkeit der meisten Menschen, der Zweifelsucht, der Schwierigkeit in der Wahl des Berufs, dem Zaudern und Zögern auf allen Gebieten. Er musste sich schließlich das Bedürfnis einstellen, Menschen zu haben, von denen man weiß, was sie sind. was sie für Anlagen haben, welchem Temperament sie zuneigen und dass Anlagen und Temperament sich unverbrüchlich gleich bleiben. Wir statten unsere Menschen bei der Geburt mit einer nach den besten Mustern hergestellten Kollektion geistiger und leiblicher Vorzüge aus und die verbleibt ihnen unter allen Umständen auf Lebenszeit. Ich versichere Sie, unter uns gesagt, unsere künstlich erzeugten Menschen sind mir lieber wie die alte, berühmte Menschenrasse. Aber die Willensfreiheit. Hirngespinst. Aber die süße Täuschung, sie zu besitzen. Ja, die süße Täuschung. Ihren Verlust spürt meine Rasse gar nicht. Die Philosophen. Wenn Sie das Denken abschaffen, die Philosophen werden mit Ihrer Fabrikarbeit sich nicht befreunden können. Sagen Sie nicht selbst, Verehrtester, bei einer Viertelstunde, dass das Denken eine der lästigsten Operationen der alten Rasse sei? Ja, ja, es ist oft bitter, aber halt doch schön. Sie sind ein Schwärmer, ein Idealist ohne feste kaufmännische Prinzipien. Wir durchschritten einige Säle, in denen es stark nach Kampfer, Kräutern und Essenzen roch und wo umherliegende Instrumente der merkwürdigsten Art andeuteten, dass hier fortwährend fleißig gearbeitet werde. Namentlich überraschte mich ein sorgfältig verschlossener Glaskasten, in dem fertig gebildete Körperteile wie Herzen, Ohren, Fingerglieder, mörtelartig, wie aus Urstoff geformt zu sehen waren. Daneben aber auch merkwürdigerweise Attribute, Symbole, Pfeile, Kronen, Waffenstücke, Blitze und dergleichen. Nun aber kam ein ganz anderes Bild. In der fünften oder sechsten Abteilung nach dem Ofensaal begrüßte uns eine fröhliche, herzige Kinderschar. Es mögen 8 oder 10 gewesen sein, alle mit vor Übermut strahlenden Augen und frischen roten Backen. Ich glaubte schon, es seien die Kinder des Direktors, bemerkte aber doch, dass die Mienen etwas steif waren. Auch fiel mir auf, dass während einige freistanden oder auf zierlichen Stühlchen saßen, andere auf einem Postament ruhten und Mörtelspritzer rundherum zu sehen waren. Hier stelle ich Ihnen nun meine Kinder vor. Was, sind das Ihre eigenen Kinder? Nun ja. Von Ihnen gezeugt? Na ja. Nein, nicht nach der alten Methode. Boah, wenn Sie das meinen. Nein, das ist mein Fabrikat. Schauen Sie, wie schön. Kinder. Nun ja. Sie werden doch unser heutiges Menschengeschlecht und seine Fortpflanzung nicht in Frage stellen wollen. Niemals. Wir wollten nur einige Verbesserungen anbringen. Ach, einige Verbesserungen am Menschengeschlecht anbringen. Diese hier werden sehr gern gekauft. Gerade diese, die kleinen. Welche Bahnen treiben Sie das Menschengeschlecht? Was würde Hegel dazu sagen? Wir können auf Konkurrenten unmöglich Rücksicht nehmen. Hegel? Hegel war doch kein Konkurrent! Er war doch kein Fabrikant! Ach so. Nicht. Sehen Sie hier, mein Verehrtester, einen weiteren Entwicklungsprozess unserer Erzeugnisse. Wenn selbstverständlich auch von einem Leben noch keine Rede ist, so erscheint doch alles schon lebhafter, leuchtender, fast pulsierend. In der Form hier ist alles schon vollendet und unabänderlich. Die Qualitäten, die diese reizenden Geschöpfchen in sich tragen können, sollte der Werkmeister etwas versäumt haben, nicht mehr vermehrt werden. Aber die da sind, bleiben unveränderlich, bleiben auch auf dieser Stufe. Dieser reizende Kindersinn bleibt ihnen fürs ganze Leben. Betrachten Sie diesen blauen Augenstern. Die Kinderaugen sind hier besonders berühmt. Thank you. dem Korridor kamen wir dann zunächst an mehrere mit Eisentüren doppelt und mit großer Sicherheit verschlossene Gewölbe, aus denen ein heftiges Brausen und Zischen herausdrang. Arbeiter zu zweit in großer Hast, mit glühenden Stirnen, in einem gefalteten Leintuch eine große Last tragend, aus der oft wimmernde Laute hervordrangen, kreuzten oft unseren Weg. Hier. Hier bitte ich, sich nicht aufzuhalten und nicht umzusehen. Hier ist jener Teil der Fabrik, der ununterbrochen in Gang ist und wo eine unvorsichtig offen gelassene Tür sie leicht der Besinnung berauben könnte. Werfen wir lieber noch einen Blick in die Vorratszahl meiner fertigen Menschen. Sich nicht aufzuhalten und nicht umzusehen. Hier ist jener Teil der Fabrik, der ununterbrochen in Gang ist und wo eine unvorsichtig oft gelassene Tür sie leicht der Besinnung berauben könnte. Werfen wir lieber noch einen Blick in den Vorratssaal meiner fertigen Menschen. Die Kinder wollten mir nicht aus dem Kopfe. Warum? Weshalb? Können Sie es denn, Herr Direktor, leichten Herzens zulassen, dass diese Kinder, die wir im letzten Saal gesehen, so ganz verkommen? Die verkommen nicht, solange sie kein ungeschicktes Dienstmädchen in die Hand bekommt. Das meine ich nicht. Ich meine, haben Sie nicht daran gedacht, diesen Geschöpfchen einen sittlichen Funken ins Herz zu legen? Ja, und da Sie doch alles mechanisch und starr konstruieren können, wo haben Sie bei den Kleinen den sittlichen Boden angebracht? Im Kopf? In der Brust? Sie sind ein Idealist. Da kann ich Ihnen nicht folgen. Die werden absolut unverkäuflich. Ich nehme die Welt, wie sie ist. Wir waren froh, die Menschen so, wie sie gegenwärtig herumlaufen, imitiert zu haben. Ich versichere Sie, es war keine leichte Aufgabe. Wir haben uns viel geplagt. Wir haben viel Geld hineingesteckt. Ich begreife ja nur eins nicht. Wenn Sie Menschen machen wollen, dann müssen Sie doch ganz genaue Kenntnisse der Anatomie und Psychologie haben. Wir haben... Was haben Sie? Prometheus, ja? Prometheus machte Menschen aus einer Art Urdreck. Lächer, aber Pallas Athene hauchte Ihnen erst das Leben ein. Wir haben... Ich frage Sie jetzt, was haben Sie, dass Ihnen die göttliche Hilfe entbehren lässt? Chemie und Physik lässt uns heute über manches hinwegsehen. Gut, die Naturgesetze sind uns heute allen bekannt. Aber in einem menschlichen Körper, wie applizieren, wo doch ganz andere Bedingungen herrschen als in der unorganisierten Natur? Nehmen Sie nur das Heer der komplizierten Empfindungen, die in eines Menschen Brust sitzen. Wir machen sie alle nach. Aber wie? Wie konstruieren Sie zum Beispiel ästhetische Sensationen? Nach Herbert oder Lotze? Was sind das? Hamburger? Oder ist das eine Berliner Firma? Das sind weder Hamburger noch Berliner. Das sind deutsche Philosophen, welche die Grundgesetze der Psychologie festgestellt haben, ohne die menschliche Empfindungen unmöglich sind. Sie stellen sich das Menschen machen doch zu schwer vor, Verehrtester. Zu schwer? Ja, freilich, wenn Sie dem Menschen seinen köstlichsten Besitz, das Denken und die Empfindung nehmen. Haben die Kinder, die Sie gesehen haben, etwa Gipsköpfe aufgehabt? Nein. Na also. Nein. Na eben. Nein. Ich muss gestehen, Sie haben mich frappiert durch Ihre Lebenswahrscheinlichkeit, durch Ihre Frische. Aber... was aber? Sie dürfen eines nicht vergessen, dass für eine veränderte Produktion auch veränderte Produktionsbedingungen maßgebend sind. Was Ihre Herren Lebert und Kotze sich... Bitte? Was? Kotze. Wie bitte? Lotze. Lotze, ja, die ich ursprünglich für eine Konkurrenzfirma hielt, in ihren Büchern geschrieben haben mag. Das mag für das alte Menschengeschlecht gültig sein. Das gilt nicht für meine Fabrikrasse. Ja, aber ohne in ihr Fabrikgeheimnis eindringen zu wollen. Sie müssen doch eine bestimmte Methode haben, seelische Vorgänge bei ihren Menschen zum Ausdruck zu bringen. Hm? Ja? Ja, wir... Ja, ja. Wir machen sie fix. Fix? Ja, fix. Wie, was fix? Ja, wir machen sie fix. Nein, fix. Ja, wir fix. Was heißt das fix? Wir fixieren sie. Fix heißt fix. Wir waren bestrebt, dass eine bestimmte Empfindungsgattung, die einen Menschen beherrscht, immer in derselben Richtung, in der gleichen Färbung, in der nämlichen Abtönung auftritt, damit das lästige Schwanken, das Hin und Her der Wünsche und Bestrebungen, die Unentschlossenheit vermieden wird. Darin liegt ja der Reiz im menschlichen Leben. Nämlich, dass unser Willensimpuls das Resultat der gegensätzlichen Motive und Neigung ist. Heute so, morgen so. Und das Zusehen des Ichs bei diesem Kampfe ist ja eben das, was wir Leben nennen. Hat aber eine Menge von Unannehmlichkeiten zur Folge, nicht? Dem Minderwerden des Enthusiasmus folgt der Ekel, dem Aufhören des Gefallens die Gleichgültigkeit, dann kommt der Hass. Aber dieser Wechsel ist der Grund unserer heutigen Haltlosigkeit. Ja, wir müssen Stabilität gewinnen, aber so erzeugen sie ein sklavisches, des Namen Menschen, unwürdiges Geschlecht. Ist aber sehr beliebt. Beliebt? Ja, bei wem denn? Ja, bei unseren Kunden. Ja, haben Sie förmlich Abnehmer für diese Dinger? Dinger, mein Herr, ich muss doch sehr bitten. Entschuldigung, war nicht so. Gewiss, wer trüge denn die Kosten der Fabrikation? Erst jüngst schickten wir der Gräfin Tschitschikow eine ganze Kiste. Tschitschikow kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Kiste? Ja, verpacken Sie Ihre Menschen denn wie Stückgut? Ja, unsere Rasse ist harmlos und gefügig. Nur einen bestimmten Raum verlangen Sie. Der muss immer gleich groß sein. Zum Ausführen Ihrer bestimmten, Ihnen zuerteilten Geste. Alles Übrige ist Ihnen gleich. Freilich, Vorsicht muss auf der Eisenbahn angewendet werden. Auch versenden wir nur auf Werterechnung und Gefahr unserer Kunden. Ja, warum lassen Sie freie Gottesgeschöpfe? Meine, sind meine Geschöpfe. Mein Herr, meine. Meine Geschöpfe sind das. Ich wandte mich um. An der Wand stand ein zitterndes, glänziges Geschöpf in überladenreicher Kleidung mit zwinkernden, geschlitzten Äuglein und streckte die rote, spitzige Zunge in einem Fort heraus und hinein. Wie kommt der denn daher? Er kommt gerade heraus. Oh, aus China? Aus dem Ofen. Aus dem Ofen? Ja. Der ist wohl nicht echt. Doch, freilich. Das heißt, mein Fabrikat ist wunderschön ausgefallen, nicht? Hier sind wir am Eingang zu der Ausstellung unserer fertigen Menschen. Bitte. Er öffnete die Flügeltür zu einem großen Saal. Wir traten ein. Eine glänzende Gesellschaft war hier versammelt. Herren und Damen aus allen Ständen, teils sitzend, stehend oder auf bequemen Polstern ausruhend. Die Gesichter etwas lackiert, einige hoben müde die Augen, alle waren in riesige Glaskästen eingeschlossen. Viele saßen in Gruppen zusammen und schienen sich zu unterhalten. Andere lachten, manche scherzten oder sprangen, aber die Geste schien wie in einem bestimmten Moment erstarrt und die Bewegung gefroren. Trauer. Unsägliche Trauer lag trotz aller lebhaften Mimik auf aller Antlitz. Ein lebensmüdes Geschlecht, welches sich nicht rühren durfte, wie es wollte. Alle menschlichen Bewegungen, unwillkürlichen Konstellationen waren aufs Sauberste nachgeäfft. Die meisten befinden sich hier in einem schlafähnlichen Zustand. Wenn etwas bestellt wird, wird es zuvor noch aufgefrischt und nachgesehen, dann in Kisten verpackt. Ich gab keine Antwort, entschlossen, mich auf nichts mehr einzulassen, bis ich plötzlich am Ende des Saals vor einem jungen, hübschen Mädchen stehen blieb. Ich hatte sie erst für eine Aufwärterin gehalten, die in diesem glänzenden Saal abzustauben habe. Sie hatte ein Körbchen in der Hand mit einem blauen Tuch darin, einem Schlüsselbund und unten blinkte eine zierliche Häkelarbeit heraus. Ihr Benehmen, ihr Anzug zeigte Anstand und graziösen Sinn. Ein geblümtes, kurzes Kleid, von dem eine Falte wie zufällig leicht abstand und den weißen Saum des Unterrockes sehen ließ. Blendend weiße Strümpfe, die in leichten, schwarzen Schnallenschuhen staken. Ein durchbrochenes Spitzenschürzchen, ein Häubchen mit rosa Schleifen. Zwei prachtvoll blaue Augen, die bisher ins Weite geschaut hatten, richteten sich plötzlich auf mich, als ich vor ihr stehen blieb. Strümpfe, schwarze Schnallenschuhe, durchbrochenes Spitzenschürzchen, ein Häubchen mit rosa Schleifen, zwei prachtvoll blaue Augen, die bisher ins Weite geschaut hatten, richteten sich plötzlich auf mich, als ich vor ihr stehen blieb. Du wunderschönes Kind, dich könnte ich lieben. Dir könnte ich alles opfern. Bei dir könnte ich das Treiben des echten und des nachgemachten Menschengeschlechtes, die mir beide gleich verhasst sind, vergessen. Und du? Wärst du der Gegenliebe fähig? In diesem Moment schlug sie die reich bewimperten Augendeckel nieder und auf beide Wangen trat eine deutliche, fast heftige Röte. Ich erschrak und trat zurück. Hinter mir stand der Direktor, der sich leise herzugeschlichen hatte, mit einem meckernden Gesicht. Grässlicher Fabrikant. Ja, ja. Sogar die Schamröte haben sie gestohlen. Ist sie nicht duftigste und reinste. Ganz nach ihren Vorstellungen. Menschlichen Empfindungen. Um dem lieben Gott sein Menschenrasse Gras zu helfen. Ist doch nur Farbe. Am Ausgang rannte ich beinahe einen zweiten Chinesen um, einen ähnlichen wie der, der am Eingang stand. Unaufhaltsam durchallte ich alle die Korridore an den brausenden, dampfenden Seelen vorbei. Der Direktor nur mühsam mir nachkommt. Alles war noch erleuchtet, doch sah man, der heranbrechende Morgen machte sich schon geltend. Wollen Sie denn nichts kaufen? Wollen Sie sie denn nicht mitnehmen? Nein. Hier Ihre kleine, nach Ihren Vorstellungen angefertigte, kleine, das Spitzhäkchen vielleicht. Wollen Sie nicht eine von meinen Menschen mitnehmen? Im Dutzend billiger. 10 Mark. Was wollen Sie? 10 Mark. 10 Mark. 10 Mark kostet der Besuch der Fabrik. Noch eine Frage, bevor wir scheiden. Gehören Sie zum natürlich erzeugten Menschengeschlecht oder zu dieser kreidigen, ladestocksteifen, angestrichenen Kunstrasse? Es ist richtig, ich habe mich stark in meine Fabrikrasse hineingelebt. Nein. Doch, nein. Frage... Nein! Nein, ich will nichts mehr hören. Da standen im Parterre und ganzen ersten Stock an die Hunderte von diesen weißen, wunderschönen Menschen mit ihren glasig verzückten Augen und gelblichen Fingern, dicht gedrängt an den Fenstern, schauten zu mir herüber und schienen mich zu verhöhnen. Die Blut im Leib hat und denkt. Seht, wie er geht, wie er sich bewegt, wie er verschiedene Positionen annehmen kann. Seht nur sein Gesicht an, wie er sich verändert. Jetzt lacht er, jetzt wird er wieder ernst. Diese merkwürdigen Geschöpfe sind wie von Gummi. Sie können jede Position machen, auch im Inneren, jedes Gefühl empfinden. Und dann verändert sich ihr Gesicht und zuckt und schmalzt und wird purpurrot und kreideweiß. Seht nur, wie der geht. Eine kostbare Rasse. Possierlich. Das ist so possierlich. Trotz des kalten Morgenwindes fielen die Schweißtropfen wie Perlen von meiner Stirn. Die Sonne musste schon aufgegangen sein. Mir war, als kehrte ich von einem grauenhaften Ausflug ins Schattenreich zur Welt zurück, die ich mit all ihrem Jammer vor Entzücken an mein Herz hätte drücken können. Und ich hatte kaum 100 Schritte weitergemacht, als ich einen fleißigen Landmann mit dem Rechen auf dem Rücken mir entgegenkommen sah. Mein lieber Freund, können Sie mir nicht sagen, was das da hinten für ein Haus ist, kaum 100 Schritte von der Landstraße? Mein Zuhause. Thank you. Wir brachten Die Menschenfabrik von Oskar Panizza in der Funkbearbeitung von Christoph Kalkowski. Es sprachen Erzählerin Ute Springer, Wanderer Thomas Gerber, Direktor Martin Engler, Komposition Schlammpeiziger, Ton und Regie Christoph Kalkowski. Sie hörten eine Produktion des Studios Elektroautomatisch für den Deutschlandfunk aus dem Jahre 2001. Hören Sie nun noch bis zu den Nachrichten die Komposition Semina in Three Parts von Miroslav Vitus. Es spielen die Miroslav Vitus Group und Michel Portal.